Schönen guten Tag, Matthias. Hallo, Thorsten. Wir sind mal wieder unterwegs. Wir sind unterwegs und zwar machen wir heute mit beim Open Data Day, dem weltweiten. Und natürlich sind wir in München. Na klar. Wo auch sonst. Wo auch sonst. Und zwar sind wir wieder hier im Werk 1 in der Kultfabrik am Ostbahnhof. Schöne Location für sowas. Ja, wir haben hier auch ein kleines Podcast-Studio aufgebaut. Also richtig professionell mit Aufnahmegerät und 4 Mikros und allem drum und dran. Ja, wir sitzen hier, haben einen super Überblick. Müssen wir nachher gleich mal noch ein Foto machen. Wir sehen hier direkt ins Publikum, sehen überall Hacker sitzen, die sich hier gemütlich in Gruppen zusammensetzen. Und alle hacken auf ihren Endgeräten rum. Das reicht von Laptop über Tablet bis zu einem Smartphone, was ich da gerade sehe. Wobei ich nicht sicher bin, ob der gerade an dem Projekt arbeitet, wo er eigentlich dran arbeiten soll. Aber ich glaube, der überprüft seine Daten. Egal. Muss man auch sein. Das ist Datenschutz. Das ist, ja. Gut, das ist zum Glück weit weg. Wir sehen hier nur, dass ein Display leuchtet. Mehr sehen wir nicht. Richtig. Mehr ist nicht. Ja, Pizza gab es auch schon. Pizza gab es auch. Und zwar, ich glaube, ein bisschen zu viel. Ja, weil angemeldet haben sich, glaube ich, 86 Menschen, oder? Ja. Da ist es vielleicht die Hälfte, 50 Leute sind es knapp. Ja, genau. Ungefähr, also da ist ein bisschen mehr Pizza als Not tut. Aber gute Pizza, kannst du nicht mehr. Ja, war lecker. Die beiden Pizzalieferanten haben sich auch gefreut. Ich glaube, die haben das Geschäft ihres Lebens gemacht. Das waren es zwei, ja? Mhm. Okay. Ja, stimmt, sind zwei Firmen, also zwei Kartons. Ja, die haben es ja kartonweise hochgetragen. Ja, du, die machen auch mal Umsatz am Samstag. Genau. Jetzt Open Data Day, was geht da ab? Ja, Open Data Day. Wir haben wieder, wie auch letztes Jahr, viele interessante Projekte dabei. Es geht wieder eine Gruppe, die sich um den Thema Flüchtlinge beschäftigt. Ja, aber generell Open Data Day, was machen die denn da? Die schauen, welche Daten es zu bestimmten Themen gibt, welche offen zur Verfügung gestellt werden und versuchen anhand dieser Daten Informationen bereitzustellen. Genau, und jetzt speziell hier in München hat die Stadt München einige Datensätze gesponsert und zur Verfügung gestellt und es haben sich Gruppen zusammengefunden, die diese Daten, diese rohen Datensätze erstmal benutzen und dann schauen, was sie daraus machen können. Richtig, versuchen das zu analysieren, schauen, welche Möglichkeiten bieten diese Daten und die Qualität, so wie ich das vorhin gehört habe, als ich durch die ganzen Gruppen gegangen bin, der Daten, die schwankt ganz schön, muss man natürlich fairerweise sagen. Die Qualität der Daten? Oder die Anzahl der Daten. Es gibt Projekte, die haben sehr, sehr viele Daten und sind glücklich dabei. Und es gibt Projekte, die haben nicht so viele Daten und hängen dann auch ein bisschen auf dem Schlauch. Oder stehen ein bisschen auf dem Schlauch, was mit den Daten so los ist. Ja, aber dafür ist ja so ein Hackathon da, um einfach zu gucken, was kann ich aus dem mir zur Verfügung gestellten machen. Vollkommen richtig. Aber wollte nur sagen, es gibt da tatsächlich Unterschiede. Es ist nicht alles schön glänzend Gold. Es gibt auch welche, wo man sagt, da ist durchaus Bedarf nach oben. Genau. Generell muss man ja auch sagen, es ist selbst für eine Stadt wie München schwierig, Daten offen zu legen. Natürlich. Da gibt es ganz viele Befindlichkeiten und Ideen in den einzelnen Referaten, warum jetzt bestimmte Daten nicht rausgegeben werden. Richtig. Und nur weil Referat A sagt, wir finden das gut, muss Referat B nicht der gleichen Meinung sein. Ja, auch noch nicht mal Referat A sagt, ich finde es gut, aber ich geb euch nichts. Mal davon ausgegangen, dass ich finde, gut heißt, ich gebe euch Daten. Genau. Also da ist noch einiges zu tun. Ansätze werden ja in dieser Open Knowledge Foundation gemacht. Es gibt auch hier in München ein OK-Lab, die sich regelmäßig treffen. Ich habe es leider noch zu keinem Treffen geschafft. Aber dieser Open Data Day wird auch von dem OK-Lab München gemeinsam mit der Landeshauptstadt München veranstaltet. Wobei, wie gesagt, die Landeshauptstadt München die Daten und die Pizza sponsert. Das ist doch schon mal viel wert. Genau. Nichtsdestotrotz ist wieder eine schöne Veranstaltung heute. Wir hatten eine sehr, sehr interessante Keynote zum Thema Datenjournalismus. Mhm. Fand ich sehr, sehr spannend. Werden wir sicherlich auch die Folien dazu bekommen. Die Folien kriegen wir, ich habe das schon besprochen. Und auch ansonsten sind wieder viele, viele motivierte Menschen hier, die an ihren Projekten arbeiten, die tolle Ideen haben und einfach schauen, welche Daten sie zur Verfügung haben und welche Daten sie jetzt dann gesammelt zur Verfügung stellen können und weiterverarbeiten können. Wir müssen jetzt ganz schnell machen, weil die Lightning Talks fangen an. Mit dem Kollegen Datenjournalisten werde ich noch einen Remote-Termin machen und mit ihm über Datenjournalismus sprechen. Der schreibt auch an der Masterarbeit, die sehr, sehr interessant klingt für mich. Und zwar geht es da um die Auswirkungen der Digitalisierung auf die Kommunen, also auf die kommunalen Mitarbeiter. Das ist ja quasi genau unser Thema. Ja, so wie hier einiges. Guter Mann. so wie hier einiges unser Thema ist, was wir hier sehen, das heißt, ist auch wieder sehr inspirierend für uns. Auf jeden Fall. Ich arbeite auch an so einem kleinen Nebenprojekt, das möchte ich jetzt nicht näher nennen, aber wenn es soweit ist, werde ich sicherlich darüber im Podcast berichten. Ja, dann schauen wir uns die Lightning Talks an und ich habe gehört, dass wir die Talks sogar aufgezeichnet bekommen. Das ist doch mal eine Maßnahme. Bin ich gespannt, in welcher Qualität und vielleicht kann man das eine oder andere auch rausschneiden. Also denn? Viel Spaß. Im Anschluss an diesen Podcast hört ihr den Matthias als rasenden Reporter zwischen den Gruppen. Mhm. Und je nachdem, was wir noch an Lightning Talks oder Talks bekommen haben, werden wir auch je nach Länge hier noch mit hinten ranschneiden. Haben wir noch ein Interview? Ein Interview werde ich noch schauen, mit den Veranstaltern herzukriegen. Wenn ich es geschafft habe, wird es auch hier im Anschluss zu hören sein. Fantastisch. Bis dann. Viel Spaß. Ja, wir sind immer noch auf den Open Data Days, diesmal in München. Und wir haben Besuch. Genau, einen der Veranstalter. Genau, das ist der Wolfgang Glock, der arbeitet bei der Stadt und ist IT-Stratege und bin schon länger in dem Thema E-Government und Open Government unterwegs. Genau, also auch in unserem Podcast kein Unbekannter. Ihr habt das gemeinsam mit der OKF organisiert. Genau, also wir haben ganz gute Kontakte schon jahrelang eigentlich mit der OKF, beziehungsweise mit dem OK Lab. Da machen wir immer wieder Veranstaltungen. Monatlich sind die bei uns auch in den Räumen, um denen so eine gewisse Heimat zu geben, Kontinuität sicherzustellen. Und ja, und dann kommen wir immer wieder auf den Open Data Day Worldwide. Und dadurch, dass die Community und wir als Stadt da gut zusammenarbeiten, kriegen wir auch einen ganz guten Zulauf. Interessante Themen und ohne die könnten wir es auch nicht veranstalten, muss man zugeben. Ihr habt ja in diesem Jahr außer der Pizza natürlich auch einige Daten gesponsert. Was habt ihr denn da mitgebracht? Genau, also ganz, ganz neu sind jetzt zum Beispiel die Bezirksgrenzen der Stadt München. Das ist jetzt, denkt man sich, ein ganz einfacher Datensatz, aber es ist nicht so einfach, praktisch die Grenzen von den Stadtteilen und dann die Unterteilungen. Das war bisher nicht offen verfügbar. Das sind interessante Daten, wo die Community schon lange dahinterher sind. Dann haben wir die Luftbilder von München sind jetzt ganz neu verfügbar, bis 60 Zentimeter Auflösung. Sehr schön. Das kann jetzt auch genutzt werden von der Open Streetmap Community, um da nochmal ihre Daten zu optimieren. Und die haben wir jetzt letzte Woche zur Verfügung gestellt, war ich fast selbst schon überrascht, aber das ist ein guter Weg und wir haben ganz gutes Feedback bekommen. Sind die aus der letzten Befliegung oder sind die? Die sind ganz aktuell und wir haben alle 2 Jahre findet auf jeden Fall immer eine Befliegung statt und von daher haben wir da auch vor, eben das auch kontinuierlich immer wieder bereitzustellen. Was habt ihr noch so mitgemacht? Gut, wir haben unsere Standarddaten, die Statistiken, Sachen mitgebracht, die nochmal aktualisiert. Das sind die Highlights eigentlich gewesen, diese Daten, die jetzt letzte Woche da verfügbar gemacht wurden. Wir haben jetzt was gesehen mit den Rolltreppen. Ist das von der MVG oder ist das von euch? Nee, das ist auch von uns gewesen. Sind jetzt bei mir durchgefallen. Macht ihr das dann, kann man sich dann so vorstellen, wie das die Bahn macht mit den Aufzügen? Dass ihr da irgendein kleines Gerät drin habt, was dann irgendwie einen Status meldet? Nee, wir haben da die Geodaten, also wir haben die wirklich in unseren Systemen erfasst und den Status, also wir melden keine Echtzeitdaten. Das sind also momentan einfach die Daten, wo sind solche Rolltreppen, das kann interessant sein für barrierefreie Wege, wenn da jemand die auswerten will. Genauso wie wir unsere Behindertenparkplätze auch immer als Datensätze immer wieder aktualisieren. Da kann man halt interessante Sachen daraus ableiten. Aber das wäre vielleicht auch noch ein Tipp für die MVG, weil die betreiben die wahrscheinlich, oder, die Rolltreppen? Genau, die sind bei der MVG in der Infrastruktur, aber wir haben natürlich bei der Stadt auch im Baureferat eben betreiben wir auch Rolltreppen in anderen Umfeld. Da könnten wir auch mal drüber nachdenken, die bereitzustellen. Ich weiß nicht, ob du das Projekt kennst von der Bahn, mit dieser DB-Box. Die haben wirklich ein kleines Hardware-Teilchen für ein paar Cent oder 1-2 Euro. Das bauen die in die Aufzüge ein und der meldet einfach nur einen Status, geht oder geht nicht. Ah, okay. Ja, und das wird dann an den zentralen Server gemeldet und das landet dann in der das landet dann in der Datenbank und man kann das schön auch über die App abrufen. Ah, okay, gut. Ja, sowas ist auch gut bei so einer Veranstaltung, immer miteinander zu reden und neue Ideen zu entwickeln. Genau. Ja. Wir sind erstaunt, wir freuen uns, dass da so viele Leute gekommen sind. Mhm. Zwar nicht ganz so viel wie angemeldet, aber immerhin trotzdem mehr als im letzten Jahr. Genau, also dieses Jahr war es so, wir haben über 80 Anmeldungen gehabt und jetzt sind wir knapp 50 gewesen. Ab und zu ist noch jemand aufgetaucht, also so denke ich, in dem Bereich sind wir. Letztes Jahr waren es weniger Anmeldungen, kamen 40, also von daher leichter Anstieg. Ja. Also zufrieden mit dem Zulauf? Doch, auf jeden Fall. Ein paar mehr Leute hätten kommen können, weil wir hatten 55 Pizzen. Deswegen kriegen noch ein paar Pizza mit, ihr auch. Genau. Die waren übrigens sehr lecker und die Pizzalieferanten haben sich auch gefreut, dass sie mal so einen Haufen Nerds Pizza liefern dürfen. Genau, nee. Gut, nee, also die Veranstaltung freut mich. Viele engagierte Leute, also es haben sich auch relativ schnell Gruppen gebildet. Mhm. So größere Gruppen mit 8, 9 Leuten, die jetzt hier zusammensitzen, sind immer noch, ja, bestimmt über 30 Leute da. Mhm. Und das ist super. Um 4 wird man dann so ein bisschen präsentieren, was wir alles so an Ergebnissen haben. Mhm. Genau, und dann winken wir den anderen Open Data Day Veranstaltungen um 5 nochmal zu. Weltweit. Weltweit, genau. Weltweit also, winken wir. Was ich sehr schön finde, ist, dass dieses Jahr auch so Lightning Talks gibt. Das ist ja das, was man jetzt hier im Hintergrund vielleicht ein bisschen hört. Von unserem Balkon hier. Von unserem quasi mit live. Und so. Mit live, aber die werden auch mitgeschnitten. Ich habe gesehen, die Aufnahme läuft. Mhm. Und vielleicht können wir die dann tatsächlich auch noch hier hinten ranschneiden oder mit oder in Teilen zur Verfügung stellen. Mhm. Nee, da ist also wirklich, da profitieren wir von dieser Zusammenarbeit mit den Labs, weil das sind immer die Schlüsselpersonen, die halt da auch ihre Projekte vorstellen. Da sind wir einfach von der Technik zu weit weg. Wir können zwar unsere Daten vorstellen, aber wenn es um ganz konkrete Sachen wie das Ratsinformationssystem, München Transparent, wo wir ja gut damit zusammenarbeiten, das kann nur von denen kommen und das ist dann super gut. Genau, also ich finde auch die Stimmung ist hervorragend hier. So wie im letzten Jahr auch, also ja. Rundum gelungene Veranstaltung. Schön. Wir haben auch Spaß, also nicht nur wir berichten nicht nur, sondern wir sind auch Teil, sind auch gelegentlich Ideen- und Anstoßgeber. Das macht Spaß. Ja, und das Equipment wird immer ausgefeilter, also es ist wirklich faszinierend. Ja, letztes Jahr war es noch geliehenes Equipment, jetzt ist es eigenes. Oh. Aber auch ihr rüstet auf, ihr hattet heute einen Kameramann da. Genau, wir wollen so einen kleinen Videofilm drehen. Wir hatten die Open Data Day jetzt im letzten Jahr und da haben wir mal so einen kleinen Werbefilm gedreht, ein bisschen Video und der kam ganz gut an, hat gute Klickzahlen und sowas ähnliches wollen wir jetzt hier auch machen. Auch die ganzen Unterlagen und die Präsentationen werden dann auf SlideShare bereitgestellt. Wer da einfach interessiert ist, der soll auf unserem IT-Blog schauen, da gibt es dann die Daten. Apropos Daten, ich habe gehört, ihr habt noch einen nächsten Termin. Ah, genau, ja. Also wir haben demnächst noch ein Barcamp. Das ist jetzt, glaube ich, am 28. April. April, ja. Genau, das ein ganz ein bisschen anderes Format, ja. Also Hackathon ist ja Hack, also mehr an die Programmierer gerichtet. Und jetzt bei diesem Barcamp geht's also nicht nur an die Programmierer, sondern an die Community, an die Bürger insgesamt, die halt engagiert sind. Und da geht's einfach um die moderne Stadt, die digitale Stadt und da Ideen gemeinsam zu diskutieren, zu entwickeln. Wir haben schon eine Anzahl von ersten Projektideen, Anfragen und wollen da auch im Vorfeld noch ein bisschen mehr Werbung machen und da hilft uns natürlich euer Podcast auch. Und das Ganze findet statt im Einsteinhaus in München. Das ist mit der VHS in Kooperation. Da spielen wir auch unser Netzwerk. Das wird mit Sicherheit auch eine interessante Veranstaltung. Ich wollte mich auch anmelden, aber an dem Tag kann ich nicht. Schade. Ja, finde ich auch, weil ich finde, das Thema Barcamp ist auch mal was man leider nicht mehr so oft findet. Mhm. Finden Hackathons statt, aber so Barcamps, wo einfach mal Ideen gesammelt werden, Ideen entwickelt werden am Tisch, finden leider nicht mehr so oft statt. Ja. Von daher bin ich auch gespannt, wie das Ganze läuft. Also ich gebe dann auch zu, es ist mein erstes Barcamp dann. Also Hackathons habe ich jetzt schon mehrere mitgemacht. Aber so dieses Barcamp-Thema, da bin ich auch ein Rookie. Ja. Also wir packen das auf jeden Fall in die Shownotes mit rein. wer dann von unseren Hörern Interesse hat, darf sich da gerne auch mit anmelden. Genau, und retweeten und so weiter, was wir ja auch öfter tun. Hin und wieder. Genau. Genau. Und unser Hashtag ODDMUG war das für heute und da sind auch ein paar ganz interessante Informationen gelaufen. Genau. Wolfgang, vielen Dank. Gerne, gerne. Danke für die Veranstaltung und wir hören und sehen uns wieder. Ja, genau. Danke. Okay, super, danke euch. Ja. Tschüss. Ciao. Dann sage ich nochmal Hallo, ich bin jetzt beim ersten Projekt und du darfst dir mal vorstellen, was ihr hier macht. Wir gucken uns die Stationen vom MVG-Rad genauer an. Und zwar haben wir uns überlegt, okay, wie ausgelastet sind die Stationen? Und wir wollen so ein bisschen, okay, wie viele Fahrräder sind da durchschnittlich in dieser Station? Also gibt es welche, die sind eher voll oder welche, die sind ständig leer, weil alle, die da ständig Fahrräder von wegnehmen und eigentlich bräuchten wir da eine viel größere Station oder sowas. Und dann wollen wir uns noch angucken, wo kommen die Fahrräder her, die bei dieser Station abgegeben werden? Also so ein bisschen so vom Radius her, sind die kommen die von sehr, sehr weit weg oder kommen die eigentlich alle nur von einem Ort und da gibt es sozusagen so eine kleine Fahrradautobahn, wo sie hin und her fahren und auch, wo fahren die Fahrräder hin, die bei der Station abgeholt werden und sowas. Genau. Okay, und wo kommt ihr die Daten her? Wir haben Maxis MVG-Raddaten. Okay. Wie ist allgemein die Verbreitung von diesen Fahrrädern mittlerweile? Das ist ja eigentlich schon ganz relativ gut angekommen jetzt, oder? Weiß ich nicht so ganz. Ich freue mich, wenn sie auch außerhalb von München mal angeboten werden, weil da kann ich sie auch benutzen. Aber ich habe sie mir noch nicht angeguckt. Also ich weiß nicht, wo es die Fahrräder überhaupt gibt. Okay, dann sage ich erstmal Danke. Möchte noch jemand was sagen für euch? Allgemeines, verwirrtes, trauriges Schauen? Keiner? Gut, dann sage ich vielen Dank und wünsche euch noch viel Spaß und Erfolg. Danke sehr. Dann bin ich jetzt hier beim zweiten Projekt und was macht ihr denn hier? Wir arbeiten zum Thema Flüchtlinge und haben da eine ganze Reihe von Ansatzpunkten. Also das geht damit los, dass es sehr schwierig ist, an Daten zu kommen, speziell in Bayern. Und wir überlegen uns, wie man da die Situation verbessern könnte. Also einerseits die Informationen, was es gibt, sammeln könnte und andererseits vielleicht erreichen könnte, dass das mehr zur Verfügung gestellt wird. Eine Idee war, eine vorbildliche Stadt zu nehmen wie Bremen oder Hamburg, zu zeigen, was man da Tolles machen kann und dann zu sagen, das könnten wir für München auch machen, wenn wir die Daten hätten. Und das wäre auch eine Idee davon, dass man den betreffenden Leuten in München und in Bayern zeigt, dass das nichts Schlimmes ist, sondern eigentlich eine sehr schöne und kreative Sache. Was machen die jetzt in Bremen und in Hamburg besser als die in München? Ja, also die haben da ein ganz anderes, also es gibt zum Beispiel ein Transparenzportal Hamburg. In Hamburg ist es andersrum, also hier bekommt man erstmal keine Daten und dabei bleibt es dann in der Regel auch. Und in Hamburg müssten die Behörden argumentieren, wenn sie keine Daten geben. Also geht es auch in die Richtung Transparency so ein bisschen. Und was schaut ihr euch da an? Zahlen der Flüchtlinge, Unterkünfte, wie man denen weiterhelfen kann? Ja, also wir hätten sozusagen so ziemlich alles an Zahlen genommen, was wir gekriegt hätten, aber alle 4 Versuche an Zahlen zu kommen sind gescheitert. Deswegen kann ich das leider gerade nicht sagen. Das Einzige, was wir haben, sind Zahlen vom Bundesamt für Flüchtlinge. Nichtsdestotrotz ein super Projekt. Ich wünsche euch trotzdem, auch wenn es schwierig ist, noch viel Erfolg damit. Und da ist auf jeden Fall Potenzial, die Situation zu verbessern. Dankeschön. Danke. Dann fange ich mal an beim nächsten Projekt. Auch hier die Bereitschaft, uns zu erzählen, was macht ihr denn hier Schönes? Noch sind wir dabei, die Daten in ein Format zu bringen, dass wir dann wirklich verarbeiten können, weil wir im Moment ziemlich viele JSON-Dateien haben und ja, um die am besten irgendwie auswerten zu können, sollte man das alles zusammenführen in eine Datei oder in eine Datenbank. Und das Ziel ist, anhand dieser Drive Now, Car2Go und anderen Carsharing-Plattformen dann wirklich ja, auszuwerten. Wir hatten uns jetzt überlegt, zum einen die Bewegungsrichtung zu gewissen Tageszeiten zu analysieren. Und bei Verfügbarkeit von mehreren Fahrzeugen innerhalb von einem gewissen Gebiet, wie die Präferenz ist, welche Fahrzeuge am populärsten dann sind. Okay, wie kommt ihr auf das Thema? passionierter selber Carsharing-Nutzer und dementsprechend und ich tatsächlich ich selber zumindest benutze diese Carsharing gerade dann, wenn ich irgendwie das Empfunden eine Lücke im öffentlichen Verkehr sehe oder ja, es irgendwie komfortabler ist, irgendwie quer zu der S-Bahn-Richtung oder so zu bewegen und deswegen finde ich, macht das schon Sinn, da quasi diesen Bedarf, der da dadurch auch ausgedrückt ist, irgendwie zu erfassen. Was ist eure Datenquelle? Im Moment ist es die Datenquelle, die uns hier gegeben wurde, anhand von tatsächlich gescrapten Daten der DriveNow und Car2Go Webseiten. Okay. Mhm. Cool, dann sage ich vielen Dank und wünsche euch noch viel Erfolg. Ja, danke sehr. Wir arbeiten gerade an der Open Data Plattform, an einem Datensatz, wo wir versuchen, die Verkehrsunfälle in München zu analysieren. Okay. Genau, und das machen wir gerade in Jupyter, Python, was ein sehr schönes Verfahren ist, dass du notieren kannst, was du für Schritte dort durchgegangen bist. Cool, und da schaut ihr quasi, wo sind die meisten Unfälle, wo sind Gefahrenherde und habt dann quasi eine Möglichkeit zu analysieren, was kann man da besser machen, Ampeln, Kreisverkehre und so weiter. Dafür reichen die Daten leider nicht, das sind nur Monatsgesamtstatistiken, okay. Aber wir haben vor, zumindest mal nachzuschauen, weil die Wetterdaten verfügbar sind, zu sehen, ob eventuell das Wetter jeden Monat eine Auswirkung hat auf die Verkehrsunfallzahlen. Okay, sehr spannendes Thema, da wünsche ich viel Erfolg dabei und sage danke. Worum geht es denn bei euch? Wir tragen aus der mvgzoom.de Webseite die IDs von den Rolltreppen und den Aufzügen in OpenStreetMap ein, damit man die dann später auch abfragen kann über ein Overlay für OpenStreetMap. Okay, dass man quasi schauen kann, gibt es an dieser Station auch eine Rolltreppe oder muss ich da... Genau, ob die Betrieb ist vor allem, die Rolltreppe, und wo ich die benutzen kann. Also wenn ich darauf angewiesen bin, ist das halt sehr nützlich, dass ich wirklich nachschauen kann, läuft die Rolltreppe gerade auch. Okay, der hat quasi wirklich Live-Daten. Diese Rolltreppe läuft gerade oder die ist gerade in Wartung und kaputt? Genau, das ist ein Service von der MVG und wir übertragen es jetzt nur in OpenStreetMap, dass wer die halt auch öffentlich nutzen kann und nicht immer auf die Webseite gehen muss. Dann kannst du ja auch eine andere App oder Ähnliches einbinden. Coole Sache. Habt ihr da auch, ob die nur nach hoch geht oder nur nach unten geht? Nee, das haben wir nicht. Ich habe das Problem, wenn ich dann von der Arbeit komme, dann muss ich immer die Treppe nehmen, weil die Rolltreppe nur nach unten fährt. Aber das ist ja nun mein Problem. Ich laufe auch gerne Treppe. Coole Sache, cooles Projekt. Wünsche euch viel Erfolg dabei. Danke. Open Data Days in München und ich habe heute wieder Maxi. Hi. Bekannt aus HTTPS jetzt. Genau, bekannt von HTTP jetzt und diversen Podcasts. Wir haben schon diverse Aufnahmen miteinander gemacht. Immer an so Events, oder? Ja, eigentlich immer nur an Events. Stimmt. Ich glaube, wir müssen uns mal richtig zusammenbringen. Ja. Weil du bist so vielseitig und machst so viel. Und es gibt noch eine Stimme. Andreas Hugel. Genau. Ja, auch alles Mögliche. Auch alles, stimmt. Auch Podcaster und alles Mögliche. Ja, schauen wir mal, welche Rolle ich jetzt in dieser Folge einnehme. Den habe ich jetzt einfach mal eingepackt, weil er stand im Weg und habe gesagt, kommt hoch in mein Podcast-Studio. Hoch über der Veranstaltung? Hoch über der Veranstaltung. Ich habe das heute schon mehrfach erwähnt. Das ist hervorragend. Man hat den Blick nach unten. Und wir hatten auch vorhin den Maxi auf der Bühne. Haben wir von hier oben gesehen. Maxi, also du bist ja hier nicht nur mit einem Projekt, sondern du bist auch beteiligt an der Orga, oder? Irgendwie schon, ja. Und Schuld an Inhalten. Schuld an Inhalten. Ich habe vorhin schon zum Wolfgang gesagt, ich finde es sehr schön, dass das jetzt so Lightning Talks gibt. Finde ich cool. Danke. Spontan und das Eigennutz entstanden. Das ist ja, Lightning ist ja, ist ja der Inhalt. Aber eigentlich sind wir hier, weil du ein neues Projekt hast. Du hast mich wieder angesprungen. Ich habe ein neues Projekt. Mal wieder. Das ist eigentlich auch immer unser Einstieg bei jedem Gespräch, was wir haben. Ja, tatsächlich. Dann erzähl mal. Dieses Mal ist es, geht's um Beförderungsfälle, wie ja, mich, weiß nicht, fährst du viel Bahn, fährst du viel Zug? Ja, jetzt dann gleich wieder am Ende der Veranstaltung mit der S-Bahn. Wunderbar. Auch du bist ein Beförderungsfall. Und es geht um den Nahverkehr. Und zwar um rette-deinen-nahverkehr.de. Okay. Das ist eine Seite, wo wir versuchen, unsere lokalen Verkehrsverbünde dazu zu kriegen, mehr offene Daten rauszugeben. Und zwar den Fahrplan als offene Daten. Okay. Das gibt's doch schon. Nee, das ist das Lustige. Also wir haben in Deutschland aktuell so 3 Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg. Dann haben wir interessanterweise die Stadtwerke Ulm und den RNV. Die geben uns tatsächlich die Soll-Fahrplandaten als offene Daten. Und der Rest ist wo? RNV ist Rhein-Neckar. Rhein-Neckar-Verbund, ja, genau. Glaub schon. Ja. Stimmt, die waren, glaube ich, bei OpenStreetMap immer vorne mit dabei, ja. Ja. Genau, also die geben es her und die anderen 140 halt nicht. Oder wie auch immer. Das sind sehr viele. Und das wollen wir ändern. Also wir wollen mehr offene Fahrplandaten, damit mehr Leute damit mehr coolen Scheiß machen können. Finde ich gut. Was ist denn die Argumentation der Beförderungsfall-Umsetzer, dass sie euch die Daten nicht geben wollen? Ja, so das Übliche ist ein Mimimi, uns gehören die Daten nicht, beziehungsweise es gehört ja dann den Verkehrsunternehmen, die aber ja den Verkehrsverbund bilden, also irgendwie so ein Nicht-Argument. Und das andere große Argument, was sie immer bringen, ist, nur wir sind die Einzigen, die richtige Auskünfte machen können. Der Rest der Welt kann keine richtige Auskunft geben. Okay, das ist ein super Argument, weil wenn die Daten zur Verfügung stehen, kann das der Rest der Welt auch. Und wahrscheinlich sogar besser, weil der Rest der Welt kann sich dann nämlich zum Beispiel angucken, ob irgendwelche Aufzüge fahren oder nicht oder ob Rolltreppen fahren oder nicht und dann halt entsprechende Bahnhöfe umrouten oder für Leute mit Kinderwägen oder mit Klappfahrrädern besseres Routing machen. Das würde gehen, wenn wir die Daten hätten. Wahrscheinlich Hintergrund auch an den Schnittstellen der Verkehrsverbünde, da durchgängiges Routing zur Verfügung zu stellen, oder? Das durchgängiges Routing ist sowieso ein Problem. Da versuchen die Verkehrsverbünde ja seit 20 Jahren irgendwie mit dem Projekt Delphi alles gleich einmal richtig zu machen. Läuft nicht so gut. Ne, das ist halt so dieser klassische Ansatz, jeder gibt seine Daten in welchem Format auch immer irgendwo hin. Also ich glaube, das läuft alles bei Hafas zusammen, oder? Oder Menz? Also ja, ich weiß, also zu einem Datenkonzentrator. Also, du kannst ja jetzt auch schon toller Begriff. Du kannst auch jetzt ja schon auf bahn.de verkehrsverbundsübergreifend suchen. Ja. Und das ist genau aus besagtem Projekt, wo es das rausfällt. Das heißt, es gibt irgendeine zentrale Stelle, glaube ich, oder wo du als Verkehrsverbund deine Daten hinliefern kannst. Und ja, was man beim Verkehrsverbund immer erzählen muss, also das sind ja teilweise einfach nur eine halbe Stelle in einem Landkreisbüro, die sich halt nebenher so ein bisschen um die Fahrpläne kümmert. Die hat natürlich jetzt keine Ahnung, was GTFS oder sonst irgendwas ist, sondern die telefoniert dann halt mit den Busbetreibern im Landkreis, welche Linien machen wir dieses Mal und was braucht man da noch und was ist der Bedarf und was ist da und da, koordiniert da so ein bisschen und dann fällt halt wieder ein neuer Fahrplan raus. Der dann irgendwo als PDF online gestellt wird. Ich habe mir immer vorgestellt, dass ein Fahrplan erstellen eine mächtig komplexe Aufgabe ist. Ja, in so einer Großstadt wie München natürlich, aber Landkreis Donau-Ries, wo ich jetzt ursprünglich mal herkomme, kann ich mir das vorstellen, dass es so diese halbe Stelle im Landkreis ist und dann gibt's halt diese schlecht gemachte Webseite mit Image-Map mit Waben, wo du dann die einzelnen Linien schön anklickst, was da fährt. Wo dann zwar irgendein Tool was anscheinend auf der Strecke irgendwie diese PFs generiert oder wahrscheinlich kommt es dann von den Verkehrsbetrieben, die das dann an den, also Busbetreiber in dem Fall, die das dann an den Verbund schicken, der es dann auf die Webseite stellt oder sowas, aber keine Ahnung, wie das da genau läuft. Ja. Aber das ist ja noch sogar ein besserer Fall, wo die wirklich mal Daten liefern. Also das krasseste Beispiel, was wir bislang gesehen haben, waren Verkehrsunternehmen, das eine Fahrpreisauskunft so gemacht haben, dass sie auf ihrer Webseite eine Excel, also eine Office 365 Excel-Tabelle eingebunden hatten, bei der man dann Start- und Zielhaltestelle aussuchen muss, indem man sie in die passende Zelle schreibt und dann fällt halt vielleicht ein Preis raus oder auch eher so nicht. Also es war interaktiv, dass du... Es war total interaktiv. Also es war nicht zum manuellen Nachschlagen sozusagen. Zuerst die Zeile suchen, wo deine Starthaltestelle ist und dann deine Zielhaltestelle als... Nee, es war total interaktiv, so mit Ausklappen und so. Aber halt, es war eine eingebettete Excel-Tabelle und wenn man sie aufmachte und die Zeilen wieder anzeigte, stand da alles drin. Aber es ist halt sicher schön für die, aber halt nicht so, wie man 2017 irgendwie, keine Ahnung, einen Fahrplan ins Internet stellt. Ja, aber ihr wisst ja, wie das mit Kommunen ist und Daten. Ja. Wenn das online ist, ist das schon mal ein Riesenschritt. Egal in welcher Form. Okay, ich mache mal kurz eine Übersicht. Also wir haben die Verkehrsverbünde, in München jetzt der MVV. Wir haben die verschiedenen Beförderungsmittelbetreiber, MVG, die ganzen, die jetzt in München hier die U-Bahn und die Busse macht und die Trams. Dann haben wir noch andere Busbetreiber, gerade so im Landkreis außenrum. Das sind halt meistens so kleine Busunternehmen, die irgendwas haben. Und dann haben wir noch die S-Bahn München in dem Fall. Und die kommen alle zusammen im MVV. Die treffen sich dann ein paar Mal. Und ich glaube, das ist sogar ein Verein oder nicht. Ich weiß gar nicht, wer irgendwie rechtskommt. Sowas, ja. So, und ihr habt jetzt bei den Verkehrsverbünden, also dem VV, angefragt. Und da kam halt die Antwort, ja, dürfen wir nicht tun, das müsst ihr bei den Betreibern der Verkehrsmittel sozusagen nachfragen. Genau. Und das ihr kamt irgendwie nicht zum Ziel, also habt ihr euch eine Lösung ausgesucht und das ist jetzt diese Webseite sozusagen. Genau, das ist das, wir machen das, was in Ulm schon sehr gut funktioniert hat, jetzt deutschlandweit. Was in Ulm gut funktioniert hat, ist ein schönes Tool bauen, es den verantwortlichen Stellen auf politischer Ebene zeigen und die machen dann Druck auf ihren Verbund beziehungsweise aufs Verkehrsunternehmen, um es dann rauszugeben. Deswegen ist Ulm auch die eine der wenigen Städte, die sowas tatsächlich haben, die schön GTFS als Open Data rausgeben. Und mit rettedeinennahverkehr.de haben wir das jetzt halt eben einmal deutschlandweit gemacht. Das heißt, man liest sich das Ganze einmal durch, tippt dann seine Postleitzahl ein und dann bekommt man tatsächlich seinen relevanten Landrat, Landrätin oder in größeren Städten halt Oberbürgermeisterin. Und dann kann man die direkt anschreiben und darum bitten, dass sie doch mal ihrem Verbund auf die Füße treten, um offene Daten, offene Fahrplandaten zu geben. Jetzt wird mir das auch ganz klar. Ich dachte, ihr habt da schon komplett eine fertige Seite, wo die Daten drin sind. Aber ihr macht das ja nach dem Modell Frag den Staat. Richtig. Und was aber halt, also wir haben es versucht, so einfach wie möglich zu machen. Das heißt, du tippst halt wirklich deine Postleitzahl ein und dann kannst du dich entscheiden zwischen wir schicken einen Brief oder wir telefonieren. E-Mail machen wir nicht, erzähle ich gleich. Und der Brief ist halt komplett vorformuliert. Also man trägt seine Adresse ein, drückt da drauf, dann fällt eine PDF raus, die kann man ausdrucken und verschicken. Da stehen alle wichtigen Argumente drin. Mhm. Und das führt dann hoffentlich dazu, dass sich die Leute damit beschäftigen. Oder du kannst anrufen und da sind wir tatsächlich alle Landrats- und Stadtwebseiten abgeklappert, haben teilweise die direkte Durchwahl rausgesucht. Also nicht so Vorzimmer, Sekretariat, sondern im schlimmsten Fall, und einen haben wir, erreichst du ihn auf der privaten Handynummer. Steht im Internet. Ja. Steht im Internet. Und wahrscheinlich jetzt bei Wikidata. Ja, da kommt's hin, ja. Da habe ich dann hinterher nach der Aufnahme noch offline noch eine nette Anekdote für euch. Jo, und dann haben wir halt eine Telefonargumentsliste, um die Leute davon zu überzeugen, warum man das unbedingt haben möchte. Und vielleicht passiert dann auch was. Und E-Mail machen wir aus dem einfachen Grund nicht, weil die ganzen E-Mails landen natürlich im Vorzimmer, die nutzen Outlook und die legen einen Ordner an und dann wandert das Zeug weg und mit so Briefen und so Anrufen, da muss man sich halt echt Zeit nehmen und beschäftigen. Also ihr sprecht aus Erfahrung, ihr habt das schon teilweise mal im Prototype bei euren. Großes Thema in den Kommunen ist immer noch Fax? Ja, das war zu edgy. Also so eine Faxschnittstelle ist doch schnell gebaut. Ja, tatsächlich, also ja, aber wie, also auch so eine Briefschnittstelle mit, du klickst online drauf und dann verschickt mir den Brief sofort, wäre schön gebaut, aber es kostet halt leider noch etwas Geld, also auch wenn es halt da irgendwie so Flatrates gibt und erstmal die einfache Variante, von daher so Fax und direkt und Brief direkt verschicken, mal schauen, vielleicht in zukünftigen Versionen von so Nerv für deinen Landrat. Finde ich sehr, das wäre übrigens auch eine gute Seite, nervedeinenlandrat.de. Weil ich denke, da gibt es einige Dinge, die man seinem Landrat doch schon mal sagen möchte. Ja, und so kann man es halt deutschlandweit machen. Also die Daten haben wir jetzt, die werfen wir noch nach Wikidata, damit können auch andere Leute so Seiten basteln. Mal schauen. Ja, von so Landräten hört man halt auch nichts. Also, ja, die sind ja auch nur sehr lokal eingegrenzt von Relevanz. Ja, aber also jetzt aus meiner Erfahrung ist es halt so, okay, irgendwie so vom Bürgermeister und Gemeinderat hörst du noch was, weil die sind halt vor Ort, aber Landrat ist halt so eine Instanz höher, wo du noch weniger hörst. Ich glaube, das hängt ja davon auch sehr von der Region ab. Also wenn du bist jetzt zwischen Landkreis München und Stadt München, du hast wahrscheinlich vom Oberbürgermeister mehr, weil du halt in der Stadt München arbeitest sozusagen, als jetzt woanders. Wenn du jetzt komplett im Landkreis arbeitest, dann hörst du auch ab und zu mal was vom Landrat, oder? Naja, in der Zeitung zumindest. Ich muss dem Maxi recht geben, also ich wohne im Landkreis Fürstenfeldbruck und außer, dass der Landrat zurückgetreten ist, oder nee, stimmt nicht, der ist nicht zurückgetreten, das war der Bürgermeister von Fürstenfeldbruck, aus Gesundheitsgründen. Außer, dass der sehr durchregiert von oben nach unten, hört man von ihm nichts. Nee, es werden höchstens irgendwelche Sachen eröffnet und es gibt schöne Fotos, aber... Liest du denn die Papierzeitung deines Landkreises? Es gibt das ist das Problem. In meinem Landkreis gibt es keine gute Papierzeitung. Und die Anfrage nach einem RSS-Feed wurde negativ beschieden. Als ich bei den Augsburger Nachrichten... Augsburger Allgemeine. Ja, genau. Damals nachgefragt habe, wann sie denn den Volltext-RSS-Feed anliefern, meinst du, ja, das machen die großen Zeitungen ja auch nicht. Gut, dass sie wissen, wo sie hingehören. Jetzt haben sie sich eine Paywall eingekauft. Ich muss mal meine RSS-Feed wieder finden. Ich weiß gar nicht, was ich da benutzt hat. Da hatte ich tatsächlich so ein Stichwort auf gewisse Suchworte. Also gerade wenn mal wieder irgendein Unfall passiert ist oder sowas, oder in der Nähe von den Ort von meinen Eltern. Aber eigentlich, in der Zwischenzeit würde ich wahrscheinlich BR24 dafür benutzen, ja, oder sowas. Die ist sehr gut, die sind vor allem schnell. Ja. Ich habe die BR24-App. Die meldet Dinge vor Spron immer und meldet auch Dinge vor Tagesschau und so weiter. Hast du da einen Notification für, wenn dein Landrat was tut in der B24-App? Nee, aber auf dem Landkreis habe ich schon eingegrenzt. Okay. Aber da kommt auch nichts. Wahrscheinlich, vielleicht tut mein Landrat auch nichts. Also, aber das soll jetzt noch man weiter halt ab. Also, du musst dich mal den Lokalreporter von euch rausfinden. ich habe jetzt ein, zwei Podcasts angefangen, wo so Lokalreporter sich untereinander unterhalten. Also, Landfunker, wenn du das. Wir schweifen. Ja, ich kenne die beiden aus der Geocacher-Community. Ja, genau, die. Also, ich hätte sowas gerne mal für unsere Region. Ja, hätte ich auch gern. Ja. Okay, jetzt gehen wir wieder zurück zu deinem Projekt. Also das ist jetzt online. Wie lange habt ihr das jetzt schon online? So offiziell ist es heute Mittag gelauncht. Okay, also erübrigt sich euch zu fragen, wie viel schon verschickt wurde. Oder beziehungsweise das tracken wir auch tatsächlich gar nicht. Okay. Also ich weiß nicht, ob man sowas tracken sollte. Wir wissen nur die Aufrufzahlen. Wir wissen nicht, ob jetzt Leute tatsächlich was verschickt haben. Aber im schlimmsten Fall hört man ja dann von den Landräten irgendwas. Ja, den Download des PDFs kannst du schon irgendwie tracken. Ja. Wie oft? Könnte man mal noch einbauen, ja, mal gucken. Ich meine, ich bin ja auch immer für wenig Tracking, auch wenn es auf unserer Podcast-Seite anders ausschaut, aber... Aber ihr seid nicht so extrem, dass ihr alles im Browser macht, also das PDF im Browser generiert? Doch, tatsächlich. Ah, okay. Die Seite ist so eine komplette Jekyll-Seite, also das... Also rein passiv auf Serverseite. Ja. Ja. Okay. Passiert alles im Browser, die PDF wird im Browser generiert. Ja. Also die Daten kommen gar nicht bei euch an? Nee. Auch wenn da jetzt jemand seinen Namen und Adresse eingibt? Wissen wir nicht, kriegen wir nicht mit. Ja, das ist ja schon mal gut. Sehr Datenspaß. Genau. Gerne doch. Okay, bevor wir uns das nächste Mal treffen, wahrscheinlich sehen wir uns ja wieder auf der Republika. Hast du dann ein neues Projekt? Ein neues Projekt? Es sind Sachen in der Pipeline, ja. Okay, das heißt, die Chancen, dass wir uns beide auf der Republika unterhalten, sind wieder groß. Wow. Ja. Von daher würde ich mir wünschen, pöbel deinen Landrat an. Ich pöbel den mal an, genau. Mal schauen, ob wir da was kriegen. Bei dir ist auch der MVV, oder? Bei mir ist auch der MVV. Okay. Ja. Aber je mehr Landräte, desto besser, weil die sitzen ja alle in der entsprechenden, ja, wie heißt du das Ding? Verbundversammlung? Irgendwie sowas. Also die haben da schon in irgendeiner Art und Weise was zu sagen. Also das ist auch. Ja, die sind ja Mitglied von dem. Ja. Vielleicht geht ihr auch mal an die Spitzenverbände ran. Es gibt ja den Landkreistag, nein, den Landkreistag, den Bayerischen Landkreistag zum Beispiel. Und sowas gibt es bundesweit auch in einzelnen Bundesländern. Kreis- und Städtetag, ja, glaube ich. Es gibt auch einen Städte- und Gemeindetag. Nee, aber es ist schon gut, wenn die Leute immer vor Ort persönliche Ansprechpartner haben. Das ist auch das Lustige, was wir jetzt beim Durchgrasen von diesen mehr als 400 Landratseiten so gefunden haben, ist, die finden alle ihren jeweiligen Landkreis total schön und sie sagen natürlich alle, wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr irgendein Problem habt, um das ich mich kümmern soll, dann meldet euch bei mir. Und jetzt schauen wir mal, vielleicht melden sich ja Leute. Ja, also ich werde auf jeden Fall mal unseren Landrat schreiben. Du auch an deinen, oder? Du meinst bei meinen Eltern, mein Zweitwohnsitz. An deinem Zweitwohnsitz. Kannst du deinen Vater dazu verpflichten, schon dran zu schreiben? Ja, müssen wir mal schauen. Okay, Maxi, oder hast du noch was? Ich wollte nur noch mal nachreichen, Flachlandreporter, was ich vorhin vermisst hatte. Ja. Genau, ich höre den beiden auch gern zu. Also das ist ein netter, spaßiger Podcast. über das Dasein eines Lokalreporter. Genau, bei den Öffentlich-Rechtlichen. Ja, genau. So, die beste Story war noch irgendwie, sie sitzen so im Landtag und irgendwie die CSU ist gerade schlecht auf sie zu sprechen auf den Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk und gibt dann so die Pressemitteilung ausgedruckt nur dem Vertreter von der Lokalzeitung und nicht den Hörfunkreporter. Ja. Also, wenn uns irgendjemand hört, der Lokalreporter im bayerischen Raum ist, meldet euch. Also, Maxi, Andi, vielen Dank. Gerne doch. Gerne. Wir hören und sehen uns auf jeden Fall wieder. Wunderbar. Ich habe wieder einen Gast bei mir hier im Podcast-Studio auf den Open Data Days in München. Wen habe ich hier? Den Konstantin. Konstantin, mir wurde zugetragen, du machst was ganz Cooles. Genau, ich mache Opal. Opal, was ist das denn? Das ist ein Standard, mit dem man maschinenlesbare Informationen aus Ratsinformationssystemen bekommt. Ah. Das sind Systeme, wo Städte und Kommunen ihre gesamte Kommunalpolitik reinstellen. Also ihre Sitzungsprotokolle und was auch immer so. Genau, Sitzungen, Parteien, Politiker, Gremien, alles sowas steht da drin. Und das machst du für München oder habt ihr das bundesweit? Das Projekt gibt's für ganz Deutschland. Gibt's für ganz Deutschland. Und welche Städte machen da zum Beispiel mit? Also bis jetzt gibt es München und die Städte und ein paar Städte, die bei Politik bei uns vertreten sind. Das wird aber im Laufe von 2017 werden da eine ganze Menge Städte dazukommen. Okay, und wie kann ich mir das vorstellen? Diese Städte haben meistens irgendeinen Anbieter und der Anbieter bietet das als Modul an und die Stadt kann dann sagen, wir wollen das haben und dann bekommen die es als Modul dazu und dann haben die diese Schnittstelle. Okay, also die Opa-Schnittstelle muss ich quasi als Gemeinde kaufen. Genau, oder man kriegt sie kostenlos, je nachdem. Okay, und von welchen Anbietern gibt es die kostenlos? Das sind mittlerweile drei Anbieter, also es gibt, das ist noch nicht so klar, wie das ist. Es gibt jetzt drei Anbieter, die Opal machen, von den fünf großen, mit denen wir jetzt so im Kontakt stehen. Und das werden wir dann sehen, wie die es mit den Städten ausmachen. Kannst du da einen Namen nennen? Ja, also wir hatten zum Beispiel jetzt Kontakt mit CCEGAV. Mit denen haben wir jetzt auch schon abgesprochen, dass wir deren Schnittstellen validieren, dass wir auch schauen, dass alles auch korrekt implementiert ist zum Beispiel. Auch mit SessionNet zum Beispiel hatten wir da Kontakt. Genau. Okay. Und für wen ist das? Das ist für die Bürger, dass die Bürger sehen können, was gerade bei ihnen im Gemeinde- oder Stadtrat abgeht. Naja, hauptsächlich dürfte es erstmal für irgendwelche Anwendungsentwickler interessant sein oder Datenjournalisten. Okay. Und die können das dann den Bürgern verfügbar machen. Okay. Und also daraus kommen jetzt erstmal nur Rohdaten raus, die man dann auch irgendwie aufbereiten muss. Zum Beispiel mit einer Oberfläche oder halt mit Analysen, wie das Datenjournalisten machen. Und bei München Transparent ist da Opal hinten dran? Genau, da gibt es eine Opal-Schnittstelle. Ah, okay. Da bieten wir die Daten, die wir schon von München, uns von der Stadt geholt haben, bieten wir dann nochmal über eine Opal-Schnittstelle an. Okay, und dann München Transparent, habt ihr das schon sauber aufbereitet? Relativ, ja. Also die Daten sind schon aufbereitet, aber es sind trotzdem immer noch so kleinere Macken halt drin, die sich nicht vermeiden lassen. Okay, und was kann ich mir jetzt vorstellen, was ich mit den Daten machen kann? Alles, was dir deine Kreativität erlaubt. Das ist mir schon, das ist eine schöne Antwort, die ich gern von Open Data Aktivisten bekomme, aber konkret. Ja, man könnte zum Beispiel als Datenjournalist sich mal anschauen, wie aktiv sind zum Beispiel die einzelnen Stadträte. Okay. Wie viel machen die tatsächlich? Mhm. Oder man könnte auch mal schauen, welche Themen sind gerade im Trend. Zum Beispiel aktuelle Schlagzeilen nennen die Flüchtlingspolitik. Wie viel beschäftigen sich die der Kommunen und Städte damit? Oder man könnte auch jetzt sagen, wir bauen jetzt zum Beispiel eine neue Anwendung daraus, die alles ganz toll und neu aufbereitet. Zum Beispiel als iPad-App oder so. Okay. Und wie muss ich mir die Daten vorstellen, die da konkret hinten rausfallen? Das sind JSON-Dateien. Das sind JSON-Dateien, aber was steht da drin? Steht da Datum, Uhrzeit, wann es stattgefunden hat, wer den Antrag eingereicht hat? Genau, solche Sachen. Also zum Beispiel bei Anträgen steht drin, wer hat ihn eingereicht, wann wird ihn eingereicht. Man kann auch sowas reinschreiben wie Fristen, wenn man das möchte. Und ja, welche Fraktion gehört dazu, wann wurde er beraten, was ist dabei rausgekommen. Und das alles schon standardisiert? Genau. Und wie bekommt man dann ein Matching hin? Weil wahrscheinlich die Titel, die werden ja unterschiedlich sein. Der eine nennt Antrag zur Flüchtlingspolitik und der andere nennt den Antrag zur Politik mit Flüchtlingen, im Umgang mit Flüchtlingen. Ja, das ist dann nochmal eine extra Aufgabe. Okay. Das muss man sich dann halt selber raussuchen. Das ist ein bisschen Handarbeit, aber es ist trotzdem viel, viel weniger Arbeit, als wenn man jetzt in 10 verschiedenen Systemen sich erstmal die Daten besorgen müsste. Also es gibt keine Tags oder sowas, keine standardisierten? Nein, das haben wir noch nicht gemacht. Das ist für Version 2 ist die Überlegung, dass man das macht, aber dazu fehlt uns einfach die Datengrundlage, mhm, weil wir überhaupt noch nicht wissen, was gibt es eigentlich in den Städten, wie machen die Städte das, weil es da viel zu viele gibt, dass wir es alles per Hand untersuchen könnten. Okay. Und wo finde ich euer Projekt? Wir haben eine Website, mhm, opal.org, mhm, und wir haben unser auf GitHub alles, was wir so veröffentlichen. Ja, wunderbar. Klingt, mhm, cool, klingt interessant. Mhm. Vielen Dank. Ja, mich gefreut. Und bis zum nächsten Mal. Mhm. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf dein Feedback im Blog oder über unsere Kommentar-Hotline unter 08142 46 29 889. Wenn dir unser Podcast gefallen hat, dann bewerte uns doch auf iTunes oder einem der anderen Podcast-Verzeichnisse. Du kannst uns übrigens auch auf Steady unterstützen. Hier findest du uns unter igavpod.steadyhq.com.